deinen Sinn, damit ich auf der Welt, solang es dir mich hier zu lassen noch gefällt, ein Kind des Friedens bin. Und lass mich zu dir aus meinen Leiden, wie Simeon in Friedensscheinen. Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen, da prang ich gezieret, da prang ich gezieret, da prang ich gezieret mit himmlischen Groß. Mit himmlischen Kronen.